WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic und wir sind mittendrin in unserer kleinen Themenwoche This is America. Bis Sonntag tauchen wir ein in die jüngere Kulturgeschichte der USA und gestern haben wir schon viel erfahren über den Jazz und den Einfluss der afroamerikanischen Musik. Heute kümmern wir uns um eine wichtige Schriftstellerbewegung, die Beat Generation, zu denen zum Beispiel Allen Ginsberg, Jack Kerouac und William S. Burroughs gehören. Naked Lunch ist sicherlich das berühmteste Werk von Burroughs, wurde auch sehr erfolgreich verfilmt. Gleich hören wir eine Rede von ihm über das tragbare Tonbandgerät. Was wir sehen, wird weitgehend dadurch bestimmt, was wir hören, sagt der Schriftsteller. Und er plädiert für neue Bild-Ton-Kombinationen, um die Welt auch mal mit anderen Augen zu sehen. Hören Sie also jetzt die unsichtbare Generation von William S. Burroughs. Was wir sehen, wird weitgehend bestimmt durch das, was wir hören. Diese Behauptung lässt sich durch ein simples Experiment beweisen. Stellen Sie den Ton an Ihrem Fernsehgerät ab und ersetzen Sie ihn durch einen beliebigen Tonstreifen, den Sie zuvor mit Ihrem Tonbandgerät aufgenommen haben. Straßengeräusche, Musik, Gespräche, Aufnahmen aus anderen Fernsehprogrammen. Sie werden feststellen, dass der ausgetauschte Tonstreifen angemessen erscheint und darüber hinaus Ihre Interpretation des Filmstreifens auf dem Bildschirm bestimmt. Leute laufen zu einem Bus am Piccadilly vom Tonband Maschinengewehrfeuer, sieht aus wie Petrograd 1917. Man kann das Experiment erweitern, indem man Aufnahmen verwendet, die dem Filmstreifen mehr oder weniger entsprechen. Nehmen Sie zum Beispiel die Rede eines Politikers im Fernsehen, schalten Sie den Ton ab und ersetzen Sie ihn durch eine andere Rede, die Sie zuvor aufgenommen haben. Der Unterschied wird kaum auffallen. Nehmen Sie einen Agenten aus einem Spionagefilm auf, lassen Sie seine Stimme für die eines anderen Agenten laufen. Und stellen Sie fest, ob Ihre Freunde den Unterschied merken. Es wird alles mit Tonbandgeräten gemacht. Überlegen Sie einmal, welche Möglichkeiten dieses Gerät bietet. Überlegen Sie einmal. Es kann aufnehmen und wiedergeben, Verbindung zu Vergangenheiten herstellen, Vergangenheit präzise in Szene setzen. Eine Aufnahme kann beliebig oft gespielt werden. Jede Pause und Wendung eines aufgezeichneten Gesprächs lässt sich studieren und analysieren. Warum hat so und so gerade dies oder das gerade hier gesagt? Hören Sie sich so und so's Aufnahmen an und Sie werden herausfinden, welches seine Stichworte sind. Es wird alles mit Tonbandgeräten gemacht. Man kann ein aufgezeichnetes Gespräch bearbeiten und ein geistreiches Wortgefecht zurückbehalten. Die Wiedergabe kann langsam oder rückwärts erfolgen. All das lässt sich erlernen. Überlegen Sie einmal. Nehmen Sie einen Satz und erhöhen Sie die Geschwindigkeit. Versuchen Sie dann, Ihre beschleunigte Stimme zu imitieren. Überlegen Sie einmal. Spielen Sie einen Satz rückwärts ab. Und lernen Sie, was Sie eben gesagt haben, ungesagt zu machen. Überlegen Sie einmal. Übungen dieser Art befreien Sie von alten Assoziationssperren. Versuchen Sie, Bänder zu stören. Man erzielt diesen Effekt, indem man eine einwandfreie Aufnahme, einen mit lauter, klarer Stimme gesprochenen Text nimmt und das Band über Tonkopf hin und her reibt. Derselbe Effekt lässt sich mit einem Philips-Kassettengerät erzielen, indem man ein Band abspielt und die Aufnahmetaste Stop-Start in kurzen Abständen betätigt. Das klingt wie ein Stottern. Nehmen Sie irgendeinen Text, erhöhen Sie die Geschwindigkeit, verlangsamen Sie die Geschwindigkeit, spielen Sie ihn rückwärts ab, stören Sie ihn und Sie werden Worte hören, die Sie nicht aufgenommen haben, neue Worte, die der Apparat gemacht hat. Verschiedene Leute werden natürlich verschiedene Worte herauslesen. Aber manche sind eindeutig da und jeder kann sie hören, diese Worte, die in der Originalaufnahme nicht vorkamen, sich aber häufig auf den Originaltext beziehen. Als ob die Worte selbst verhört worden wären und gezwungen, ihren verborgenen Sinn preiszugeben. Es ist interessant, diese Worte aufzunehmen, Worte, die der Apparat buchstäblich selbst gemacht hat. Man kann das Experiment fortsetzen, indem man als Ausgangsbasis Material verwendet, das keine Worte enthält, Tierlaute zum Beispiel. Nehmen Sie auf, wie Schweine sich im Trog suhlen, Hunde bellen. Gehen Sie in den Zoo und zeichnen Sie das Gerülf und gellende Gorilla auf, die großen Katzen, wie sie über ihrem Fleisch knurren, Ziegen und Affen. Affen. Spielen Sie die Tiere dann rückwärts ab, schneller, langsamer, Schweine. Stören Sie die Tiere. Hunde. Und prüfen Sie, ob irgendwelche klaren Worte Gorilla. Zu hören sind. Katzen. Finden Sie heraus, was die Tiere zu sagen Ziegen. Haben. Finden Sie heraus, wie die Tiere Affen. Auf bearbeitetem Band reagieren. Die einfachste Art des Cut-up auf Tonband kann mit nur einem Gerät durchgeführt werden. Nehmen Sie irgendeinen Text auf, spulen Sie zum Anfang zurück. Lassen Sie ein beliebiges Stück ablaufen. Stop. Nehmen Sie einen kurzen Text auf, spulen Sie vorwärts. Stop. Bespielen Sie das bereits bespielte Band noch einmal. Die Worte werden gelöscht und durch neue ersetzt. Wiederholen Sie dies einige Male und Sie erhalten zufällige Kombinationen. Sie werden feststellen, dass sich die willkürlichen Einschübe in vielen Fällen in den Text einfügen und Ihr kombiniertes Band erstaunlichen Sinn ergibt. Kombinierte Bänder können unglaublich komisch sein. Vor 20 Jahren hörte ich ein Band mit dem Titel »Der betrunkene Nachrichtensprecher«, das der New Yorker Jerry Newman aus Nachrichtensendungen zusammengestellt hat. An die Worte kann ich mich nicht mehr erinnern, es ist zu weit weg, aber ich erinnere mich daran, wie ich lachte, bis ich vom Stuhl fiel. Paul Bowles nennt das Tonbandgerät Gottes kleines Spielzeug, vielleicht sein letztes Spielzeug, das mit einer farblosen Frage in der kalten Frühlingsluft verklingt. Es können beliebig viele mitspielen. Ja, es können beliebig viele mitspielen. Alle, die ein Tonbandgerät besitzen, eine kontrollierte Tonspur kann Geschehen beeinflussen und gestalten. Die hier beschriebenen Experimente mit Tonbandgeräten werden zeigen, wie man diese Einflussnahme ausdehnen und auf bestimmte Aktionen abstimmen kann. Dies ist die unsichtbare Generation. Er sieht aus wie ein Werbeleiter, ein College-Student, amerikanischer Tourist. Es spielt keine Rolle, was Ihr Deckmantel ist, solange Sie gedeckt sind und frei agieren können. Sie benötigen ein Philips-Kassettengerät, handliche Ausführung für Straßenaufnahmen und Wiedergabe. Um aufzunehmen, können Sie es unter der Jacke tragen. Sieht aus wie ein Transistorradio. Wiedergabe auf der Straße wird den Einfluss Ihres Tonstreifens in Aktionen zeigen. Natürlich ist es am unauffälligsten, Straßenaufnahmen abzuspielen. Die Leute bemerken Sie nicht, Stimmen von gestern, das Phantomauto, Löcher in der Zeit, Unfälle der Vergangenheit, abgespielt in der Gegenwart, Bremsen kreischen, meines abwesenden Horns, können hier und jetzt einen Unfall verursachen. Alte Feuer greifen immer noch um sich, alte Häuser stürzen noch immer ein. Oder sie gehen mit einer bespielten Tonspur los, zwei Minuten Wiedergabe, zwei Minuten Mischaufnahme und mischen Ihre Botschaft mit der Straße, senden Sie Ihre Botschaft direkt in ein würdiges Ohr. Einige Boten sind viel besser als andere, Sie wissen schon, welche ich meine. Lippen in Bewegung murmeln vor sich hin, tragen meine Botschaft in Our Yellow Submarine durch ganz London. Wenn Sie mit Straßenwiedergabe arbeiten, werden Sie feststellen, dass Ihre Wiedergabe den geeigneten Zusammenhang findet. Zum Beispiel spiele ich eines meiner Dutch Schulz letzte Worte Bänder auf der Straße ab. 5 Alarmfeuer und ein Feuerwehrwagen fährt genau im richtigen Augenblick vorbei. Sie werden es lernen, Stichworte zu geben. Sie werden lernen, Geschehen und Konzepte zu arrangieren. Analysieren Sie aufgezeichnete Gespräche und Sie lernen, ein Gespräch dahin zu lenken, wo Sie es hinhaben wollen. Die physiologische Befreiung, zu der Sie gelangen, wenn Sie die Wortprinzipien gesteuerter Gedankenverbindungen erst einmal durchbrochen haben, wird Sie Ihren Zielen näher bringen. Was immer Sie tun es besser. Nehmen Sie Ihren Chef und Ihre Kollegen auf. Analysieren Sie Assoziationsmuster, lernen Sie, Ihre Stimmen zu imitieren. Oh, Sie werden in der ganzen Firma geschätzt und nicht leicht zu übertreffen sein. Nehmen Sie die Körpergeräusche der anderen auf, mit versteckten Mikrofonen, den Atemrhythmus, die Bewegungen der Gedärme nach dem Essen. Pulsieren der Herzen. Schalten Sie dann Ihre eigenen Körpergeräusche ein und Sie werden das atmende Wort und das pulsierende Herz dieser Organisation. Sie werden zu dieser Organisation. Die unsichtbaren Brüder fallen in die Gegenwart ein. Warum nicht Tonbandpartys geben? Jeder Gast trifft mit Tonbandgerät und Bändern ein. Auf den Bändern hat er aufgezeichnet, was er zu sagen beabsichtigt. Und während der Party nimmt er auf, was andere Tonbandgeräte zu ihm sagen. Es ist eine grobe Unhöflichkeit, nicht aufzunehmen, wenn man von einem anderen Tonbandgerät direkt angesprochen wird. Und man kann nichts direkt sagen, muss es erst aufnehmen. Die lässigsten alten Bandfirmen sagen nie etwas direkt. Wie war die Party? Einschalten, abspielen. Wie war das Mittagessen? Wie war das Mittagessen? Einschalten, abspielen. Augen alt, ungetäuscht, unlesbar hat er seit 10 Jahren kein direktes Wort mehr gesagt. Und wenn Sie hören, wie die Party war und wie das Essen verlaufen ist, werden Sie anfangen, scharf und klar zu sehen. Ein grauer Schleier lag zwischen Ihnen und dem, was Sie sahen oder häufiger nicht sahen. Dieser graue Schleier waren die von einem Kontrollgerät aufgenommenen und konservierten Worte. Was immer Sie tun, Sie tun es besser als die hinter dem Schleier. Das ist die unsichtbare Generation. Es ist die unbelastete Generation. Es wird interessant sein zu beobachten, was passiert, wenn bei einer politischen Massenversammlung oder einem Freiheitsmarsch mehrere hundert Tonbandgeräte auftauchen. Angenommen, man nimmt das Geifern der übelsten Südstaatenredner auf. Angenommen, man nimmt das Geifern der übelsten Südstaatenredner auf. Hunderte von Tonbandgeräten schreien es zurück. Ein paar hundert Tonbandgeräte, die das Gelesene zurückwerfen, könnten eine Dichterlesung mit unvorhersehbarer Magie umgeben. Und stellen Sie sich vor, was 50.000 mit Tonbandgeräten bewaffnete Beagle-Fans im Skistadium anrichten könnten. Und wenn nur ein paar hundert Leute auf die Straße gehen und aufnehmen und abspielen, ist das schon ein Happening. Ein Abgeordneter der konservativen Partei sprach von der steigenden Gefährdung durch Banden und verantwortungslose Jugendliche mit Tonbandgeräten, die Verkehrsgeräusche abspielen, Kraftfahrer in Verwirrung stürzen und die mitgeschnittenen Beschimpfungen in irgendeinen üblen Underground-Club nach Mayfair und Piccadilly tragen. Diese steigende Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Stellen Sie 1000 junge Rekorder mit Aufnahmen von Aufständen auf die Straße. Das Murren wird lauter und lauter. Denken Sie daran, dies ist eine technische Aktion, immer nur ein Schritt auf einmal. Hier ist ein Experiment, das jeder machen kann. Man benötigt zwei Geräte, die durch ein Verlängerungskabel miteinander verbunden sind, sodass man direkt von einem Gerät auf das andere überspielen kann. Da das Experiment eine spürbare erotische Reaktion auslösen kann, ist es angeraten, einen Partner zu wählen, mit dem man auf vertrautem Fuße steht. Wir haben zwei Personen, B und J. B nimmt auf Gerät 1 auf, J nimmt auf Gerät 2 auf. Jetzt alternieren wir die beiden Stimmspuren. Gerät 1, 2 Sekunden Wiedergabe, Gerät 2 nimmt auf und alterniert B's Stimme mit J's Stimme. Um Präzision zu erlangen, sollte man die beiden Bänder mit einer Schere zerschneiden und die alternierenden Stücke spleißen. Spleißen? Das ist ein langwieriges Verfahren, das nennenswert verkürzt werden kann, wenn man Zugang zu einem Schneiderraum hat. Ein Filmband, das viel größer und leichter zu handhaben ist, benutzen kann. Man kann dieses Experiment weiterführen, indem man zwei Tonfilme, einen mit B und einen mit J, dreht und Ton und Bildspur spleißt, 24 Alternanzen pro Sekunde. Wie gesagt, es ist ratsam, den Partner für solche Experimente sorgfältig auszusuchen, da die Ergebnisse recht drastisch sein können. B sieht sich reden und denken wie J. J sieht Bs Ebenbild in seinem eigenen Gesicht. Wessen Gesicht? Einer ist sich des anderen ständig bewusst. Getrennt bleiben sie einander unsichtbar und hartnäckig gegenwärtig. Tatsächlich wird einer zum anderen. Dadurch, dass er in J's Ton und Bildspur aufgenommen worden ist, war B retrospektiv J. Experimente mit gespleistem Band können Beziehungen explosiv gestalten. Richtig gehandhabt führen sie natürlich zu einer außerordentlich fruchtbaren Zusammenarbeit. Es dürfte Ihnen wohl klar sein, welche Vorteile es J bringen könnte, wenn er diese Experimente ohne Bs Wissen durchführen würde. Und so viele Anwendungsmöglichkeiten des gespleisten Bandprinzips werden sich dem aufmerksamen Hörer nahelegen. Angenommen, Sie sind irgendein kleiner Pinscher im grauen Flanellanzug und wollen dem Chef ein neues Werbekonzept unterbreiten. Es ist kreative Werbung. Bevor Sie also zum Alten raufgehen, nehmen Sie seine Stimme auf und spleißen Sie mit Ihrer eigenen Stimme, die das neue Konzept erläutert. Dann jagen Sie das Ganze durch die Klimaanlage in sein Büro. Spleißen Sie sich mit den Popsängern ein, die Sie am liebsten hören. Spleißen Sie sich ein mit Nachrichtensprechern, Premierministern, Präsidenten. Warum hier Halt machen? Warum irgendwo Halt machen? Jeder spleißt sich mit jedem. Ja, Jungs, das bin ich, der da an der Mischmaschine. Der nächste Schritt. Und ich sage Ihnen im Voraus, das wird teuer, wären programmierte Tonbandgeräte. Ein vollprogrammiertes Gerät würde in festgelegten Abständen aufnehmen und wiedergeben und nach einem bestimmten Zeitraum umspulen und von vorne anfangen, ohne sich jemals abzuschalten. Angenommen, Sie haben drei programmierte Geräte. Gerät 1 ist auf 5 Sekunden Wiedergabe programmiert, Gerät 2 nimmt auf, Gerät 3 gibt 3 Sekunden wieder, während Gerät 1 aufnimmt. Sagen wir, Sie streiten sich mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin, erinnern sich, was letztes Mal gesagt wurde und legen sich zurecht, was Sie nächstes Mal sagen. Fangen immer wieder von vorn an, Sie können einfach nicht still sein. Sammeln Sie alle eigenen Argumente und Klagen auf Gerät 1 und bezeichnen Sie Gerät 1 mit Ihrem Namen. Auf Gerät 2 sammeln Sie alles, was er oder sie zu Ihnen gesagt hat oder sagen könnte. Wenn sich eine Gelegenheit aus den Geräten ergibt, dann lassen Sie die Geräte reden. Gerät 1, 5 Sekunden Wiedergabe, Gerät 2, Aufnahme. Gerät 2, 3 Sekunden Wiedergabe, Gerät 1, Aufnahme. Spielen Sie das 15 Minuten, eine halbe Stunde durch. Dann wechseln Sie die Zeiten, indem Sie die Zeiteinstellung von Gerät 1 auf Gerät 2 umlegen. Die Zeiteinstellung kann genauso wichtig sein wie das, was gesagt wird. Hören Sie sich an, wie die beiden Apparate es durcheinander mixen. Auf Gerät 2 können Sie dann die irrelevante Antwort einführen. Nehmen Sie also irgendetwas auf Gerät 3 auf, einen alten Witz, eine alte Melodie, Geräuschfetzen von Straße, Fernsehen, Radio und programmieren Sie Gerät 3 in den Streit ein. Gerät 1, ich habe gestern Nacht bis 2 Uhr auf dich gewartet. Gerät 2, was wir wissen wollen, ist, wer den Sand in den Spinat getan hat. Die Anwendung irrelevanter Antworten wird dazu beitragen, zwanghafte Assoziationsabläufe zu unterbrechen. Alle Assoziationsabläufe sind zwanghafte. Befreien Sie sich davon, überlassen Sie das den Apparaten. Hören Sie auf, sich zu streiten. Hören Sie auf, zu klagen. Hören Sie auf, zu reden. Lassen Sie die Apparate streiten, klagen und reden. Ein Tonbandgerät ist ein externer Teil des menschlichen Nervensystems. Mit dem Tonbandgerät können Sie mehr über das Nervensystem erfahren und größere Kontrolle über Ihre Reaktionen gewinnen, als wenn Sie 20 Jahre im Lotussitz verbringen oder Ihre Zeit auf der Couch des Psychoanalytikers verschwenden. Reden. Hören Sie sich Ihre Bänder von heute an und Sie beginnen zu sehen, wer Sie sind und was Sie hier tun. Mischen Sie gestern mit heute und Sie hören morgen. Ihre Zukunft steigt aus alten Aufnahmen auf. Sie sind ein programmiertes Tonbandgerät, das aufnimmt und wiedergibt. Wer programmiert Sie? Wer entscheidet, welche Bänder Sie in der Gegenwart hören? Wer spielt Ihnen alte Demütigungen und Niederlagen vor, hält Sie in konservierter Zeit fest? Sie brauchen das nicht anzuhören. Sie können Ihre Wiedergabe selbst programmieren. Sie können entscheiden, welche Bänder Sie in der Gegenwart hören wollen. Studieren Sie Ihre Assoziationsmuster und finden Sie heraus, welche einstigen Aufzeichnungen für die Wiedergabe konserviert werden. Zieht die Schweine nackt aus. Setzen Sie diese alten Bänder vom Programm ab. Sehen Sie, es wird alles mit Tonbandgeräten 100, gemacht. 100, Marihuana. 50.000, 50.000. Mit programmierten Tonbandgeräten machen. Spleißen. Bühnenvorstellungen. Spleißen. Auf unregelmäßige Abstände programmiert, sodass jede Vorstellung nicht voraussehbar und einzigartig ist. Marihuana. Das Publikum kann sich auf jede erdenkliche Weise beteiligen. Lesungen, Konzerte, programmierte Tonbandgeräte können überall ein Happening veranstalten. Programmierte Tonbandgeräte gehören natürlich. Es wird alles mit Tonbandgeräten gemacht. Und kein moderner Gastgeber würde seine Gäste mit einer Party langweilen, die bloß Gegenwart spielt. Zieht die Schweine in einem modernen Haus hören die Wände in jedem Zimmer mit, aus verborgenen Mikrofonen und Lautsprechern nehmen Tonbandgeräte auf und spielen Ariantonstimmen, Gemurmel durch Korridore und Zimmer. Wörter sichtbar als Dunstsicherheit. Tonbandgeräte in den Gärten antworten einander wie bellende Hunde. Tonspur verlegt das Studio nach draußen. Man kann das Aussehen einer Stadt verändern. Marihuana, seine eigene Tonspur in die Straßen trägt. Hier sind einige Experimente. Zieht die Schweine eines Tonstreifens. Außenaktionen finden. Eine Gegend mit Schieferdächern und roten Backsteinschulden, vollgesogen mit dem Blut ihrer Mitmenschen. Ferne Lokomotivpfiffe, Frösche quaken, Musik über den Golfplatz, kalte blaue Aufnahmen. In einem kopfsteingepflasterten Markt mit blauen Jalousien, da stehen sie, die traurigen alten Schausteller, im blauen Zwielicht ein Rascheln von Dunkelheit. Und Kabeln, wenn mehrere tausend Leute mit Tonbandgeräten arbeiten. Buchstäblich vollgesogen mit dem Blut ihrer Mitmenschen. 50.000 besten Tonstreifen und Filme. Sehen Sie klar, Schweine. Hunde, Marihuana, überlegen Sie jetzt einmal die Kleinheilmann an. Es wird alles mit Tonbandgeräten gemacht. Hunde, Gorilla, Katzen, wir wollen deine Arme sehen. Werden das die Betroffenen sehen Sie merken, klar, was vorgeht. Marihuana, Gedanken, Gefühle und wahrnehmbare Sinneseindrücke lassen sich genau manipulieren und kontrollieren. Aufstände und Demonstrationen auf Bestellung. Zum Beispiel benutzen Sie alte antisemitische Aufnahmen gegen die Chinesen in indonesischen Läden. Sie werden reich und schieben sich gegenseitig die Geschäfte zu. Bekannte Töne. Angenommen, Sie wollen die Gegend vermiesen. Gehen Sie hin und nehmen Sie die hässlichsten, dümmsten Dialoge auf. Die misstönendste Tonspur, die Sie finden können, und spielen Sie es immer wieder ab. Das wird weitere hässliche, dumme Dialoge nach sich ziehen, die wiederum aufgenommen und abgespielt und aufgenommen werden. Immer wählen Sie das hässlichste Material aus. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Sie wollen einen Aufstand anzetteln? Tragen Sie Ihre Geräte mit Aufnahmen von Aufständen auf die Straße. Bewegen Sie sich gerade so schnell, dass Sie immer vor der Brandungswelle des Aufruhrs bleiben, wie wir es nennen. Irrtümer können Sie sich nicht leisten. Erinnere mich, wie Sie den armen alten Burns auf einem persischen Markt mit Aufruhraufnahmen unter der Jellaba erwischten und ihm bei lebendigem Leib die Haut abzogen. Das rohe, enthäutete Ding wand sich in der Nachmittagssonne und wir sahen klar. Sehen Sie klar. Die hier beschriebenen Techniken und Experimente wurden und werden ohne Ihr Wissen und sehr zu Ihrem Nachteil von offiziellen und nicht offiziellen Stellen angewendet. Es können beliebig viele mitspielen. Wittgenstein hat gesagt, keine Behauptung kann sich selbst als Beweis erbringen. Das Einzige, was bei einer konservierten Folge nicht konserviert ist, ist die konservierte Aufnahme selbst. Das heißt, jede Aufnahme, bei der der Zufall mitspielt, jede Straßenaufnahme, Sie können Ihre Zukunft im Voraus aufnehmen. Sie können hören und sehen, was Sie hören und sehen wollen. Die hier beschriebenen Experimente hat mir der Londoner Jan Somerville erläutert und demonstriert. Sehen Sie um sich. Sehen Sie ein Kontrollgerät, das auf eine Auswahl der hässlichsten, dümmsten, gemeinsten und entartetsten Töne programmiert ist. Aufgenommen und wiedergegeben provozieren diese noch hässlichere, dümmere, gemeinere und entartetere Töne, die wiederum aufgenommen und wiedergegeben werden, unerbittliche Entartung. Sehen Sie dem Nullpunkt entgegen. Sehen Sie entgegen der hässlichen, gemeinen Wiedergabe von morgen und morgen und morgen, was tun Zeitungen im Großen und Ganzen nichts anderes, als die hässlichsten Töne zur Wiedergabe auszuwählen. Wenn es hässlich ist, sind es Nachrichten. Und für den Fall, dass das noch nicht genügt, zitiere ich aus dem redaktionellen Teil der New York Daily News. Wir können mit China fertig werden und wenn die Russen sich einmischen, werden wir auch mit denen mein fertig. Mein Vaterkommunist ist ein guter Machen Kommunist. Machen wir kurz einen Prozess mit dem Sklaventreiber Castro. Worauf warten wir noch? Bombardieren wir China jahrhundertelang bis an die Zähne bewaffnet. Dieses hässliche, gemeine Geifern wird den Massen vorgespielt, damit sie es wiedergeben. Wenn man Hysterie verbreiten will, braucht man nur die dümmsten und hysterischsten Reaktionen aufzunehmen und wiederzugeben. Marihuana. Also das ist doch gefährlicher als Kokain. Es macht einen Menschen zu einem mörderischen Irren, sagte er fest. Seine Augen waren kalt, als er an die Vampire dachte, die Reichtümer aus dem schändlichen Handel mit dem Gift ziehen. Buchstäblich vollgesogen mit dem Blut ihrer Mitmenschen, überlegte er grimmig, gespannte Kiefermuskeln. Rauschgifthändler gehören auf den elektrischen Stuhl! Zieht die Schweine nackt aus! Los! Wir wollen deine Arme sehen! Oder mit den sterblichen Worten Harry J. Anslingers. Die Gesetze müssen die gesellschaftliche Missbilligung von Süchtigen reflektieren. Eine hässlichere Reflexion als die Missbilligung der Gesellschaft kann man sich kaum vorstellen. Die bösartigen, kalten Augen anständiger amerikanischer Frauen, zusammengepresste Lippen und kein Dankeschön vom Ladenbesitzer. Gereizte Polizisten, wässrige, niggertötende Blicke reflektieren die Missbilligung der Gesellschaft. Gottverdammte Schwule schießt sie doch tot. Wenn man dagegen gelassene, vernünftige Reaktionen zur Wiedergabe und Aufnahme gelangen lässt, wird man Gelassenheit und Vernunft verbreiten. Wird man Gelassenheit und Vernunft verbreiten? Geschieht das? Offensichtlich nicht. Die einzige Möglichkeit, diese unerbittliche Aufnahme- und Wiedergabespirale abwärts von hässlich, hässlicher am hässlichsten zu unterbrechen, ist Gegenaufnahme und Wiedergabe. Dazu muss man zuerst einmal die Assoziationsbahnen des Kontrollgerätes isolieren und abschneiden. Gehen Sie mit dem Tonbandgerät umher, nehmen Sie die hässlichsten und dümmsten Dinge auf, kombinieren Sie Ihre hässlichen Bänder miteinander, erhöhen Sie die Geschwindigkeit, verlangsamen Sie die Geschwindigkeit, spielen Sie rückwärts ab, stören Sie das Band. Sie werden eine hässliche Stimme hören und sehen, dass ein hässlicher Geist aus hässlichen alten konservierten Aufnahmen besteht. Je häufiger Sie die Bänder durchlaufen lassen und miteinander kombinieren, desto machtloser werden Sie. Zerschneiden Sie die konservierten Aufnahmen in Luft, in dünne Luft. Das war Die unsichtbare Generation von William S. Burroughs aus dem Amerikanischen von Katja Behrens. Es sprach Dieter Borsche, die Regie hatte Richard Hay. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1970.